liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Die Liebe nahm kein Ende mehr. Ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Die Liebe nahm kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen am Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ein Mädchen, ein ganz